Niemensland, Contrabanda, FM 91.4 en Barcelona, claro. Barcelona, Blues an einem Sommerabend. Hitzerekord. Ich bin unterwegs durch die Straßen. Zäh fließt der Verkehr. Die Palmen lassen die Köpfe hängen. Der Asphalt ist weich und verdampft. Es ist kurz vor acht. Im Zickzack gehe ich die Straßen hoch. Oben auf der Balmes zwischen Valencia und Mallorca liegt eine Musikkneipe, die New Fizz heißt. Da gibt es einen Poesie- und Liedermacherabend. Mein Dichterfreund Juan Camps hat eingeladen. Immer noch fallen schräge, heiße Sonnenstrahlen in die Häuserschluchten. Barcelona öffnet mir an diesem Abend seine poetische Seele. Sie, sagt die Stadt, auch das bin ich. Poesie. Ein Dutzend Slam-Poetry-Leute, Liedermacherinnen und Poetissen treten auf. Etwa 50 Gäste, 20 Künstler und eine gute Sache. Alles Geld, das eingenommen wird, geht an ein Kinderhilfeprojekt in Bombay. Freund Juan Camps beginnt mit einem Gedicht. Mi Patria, mein Vaterland. Mi Patria está enterrada en el cementerio de Coyure y en una cuneta desconocida de Granada. Mi Patria es el sur que también existe y sonríe, aunque sus venas sangren abiertas en Latinoamérica. Mi patria ha agonizado de tuberculosis en una cárcel. Ha sido un presidente digno derrocado o un fusil callado con claveles. Mi patria huele a mar y suena a rumor de olas. Mi patria es una calle en revolución. O un domingo amaneciendo dormido en tu pecho. Juan Camps. Mein Vaterland ist auf dem Friedhof von Coyure begraben und in einem Straßengraben ohne Namen. In Granada. Mein Vaterland ist der Süden, der auch existiert und lächelt, obwohl seine Adern offen in Lateinamerika bluten. Mein Vaterland ist in einem Gefängnis an Tuberkulose zugrunde gegangen. Mein Vaterland war ein würdiger Präsident, den sie stürzten, oder ein Gewehr mit Nelken zum Schweigen gebracht. Mein Vaterland riecht nach Meer und klingt nach dem Geräusch der Wellen. Es ist eine Straße in Aufruhr oder ein aufdämmernder Sonntagmorgen in deiner Brust. Juan Camps. Barcelona. Blues an einem Sommerabend, Poesie, heißer Asphalt und ein blauer Mond. Willkommen im Niemandsland. Es ist Montag, der 15. Juli 2019. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. wollen sich nicht ergeben und ungeschoren weiterleben. Tun, als gäb's nur, tun, als gäb's nur, tun, als gäb's nur dieses Leben. Was sind wir schon geboren? Nur Verlierer geben sich verloren, nicht mal Tote bleiben ungeschoren. Gnädig sind wir, gnädig sind wir, gnädig sind wir, spät geboren. Wie schön. Ja, ohne Alterung. Nur die, die altern, leiden von Abnutzung und sorgen für Belustigung. Doch wir sind für, doch wir sind für immer. Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Ich denke, dass wir auf dieser Mission alles richtig gemacht haben. Wir haben uns an das Seerecht gehalten, also diese Diskussion, soll man retten oder nicht? Diese Frage stellt sich überhaupt gar nicht. Für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, dann werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich öffne. We have pink hair, purple hair. We have tattoos, dreadlocks. We got white girls, black girls, and everything in between. Straight girls, gay girls. Hey! I couldn't be more proud to be a co-captain with Carly and Alex for this team. It's my absolute honor to lead this team out on the field. There's no other place that I would rather be, even in mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich mit einem Freispruch spätestens beim Gerichtsverfahren rechne. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity very small number of people to continue making enormous amounts of money. Unsere Zivilisation wird geopfert, damit eine ganz kleine Gruppe von Menschen immer mehr Geld machen kann. das sagt Greta Thunberg. Drei Kapitäninnen, drei Frauen werden auf die Cover der internationalen Medien gehoben. Es ist Ausdruck einer neuen Geschlechterordnung. Das ist zumindest zu hoffen. Innerhalb einer Woche im Juli wurden zwei Frauen zu den Galionsfiguren eines feministischen Aktivismus. Captain America betitelte die Washington Post ein Foto der US-Fußballerin Megan Rapinoe in Anspielung auf den Marvel-Superhelden. Captain Europe titelt der Spiegel auf dem Cover das Porträt der deutschen Kapitänin Carola Rakete. Nur eine fehlt, sollte man denken, um den Dreiklang der Ikoninnen perfekt zu machen. Captain Climate, die Klimakapitänin, Sie wissen, wer gemeint ist. Diese drei Frauen zwischen 16 und 34 Jahren stehen für eine Qualität von zivilgesellschaftlichem Engagement. Klar, Rapinoe ist in erster Linie eine der besten Fußballerinnen der Welt. Aber sie nutzt ihre Prominenz als selbstverständliche Bühne, um für Antirassismus und Rechte der LGBTI einzutreten. Carola Rakete wurde eher unfreiwillig auf die Bühne gehoben, bespielt sie aber, weil nötig. Und Greta Thunberg hat sich ihre Bühne gewissermaßen selbst gebaut. Dass die drei Frauen auf die Cover internationaler Medien gehoben und in weiten Teilen gefeiert, stellenweise auch ätzend angefeindet werden, mag dabei wie ein zeitlicher Zufall erscheinen, aber es ist keiner. Ihr Protest wurzelt in einer Politik, die an zentralen Fragen der Zeit scheitert und humanitäre, egalitäre Positionen sogar aktiv bekämpft. Wo der Staat versagt und Politik in die Katastrophe führt, stehen die drei Frauen für das unaufgeregte Eintreten für eine lebenswerte Zukunft. Allen drei geht es um positiven Wandel. Die eine will sexuelle Rechte für alle, die zweite setzt das Recht auf Seenotrettung durch, die dritte streikt für eine Welt, in der wir überleben können. Es gehört alles zusammen, sagt Rapinoe. Es ist unsere Zukunft, sagt Thunberg. Und Rakete sagt schlicht, sie mache es, weil es notwendig ist. Für keine ist trennbar, was sie lebt und wofür sie eintritt. Keiner geht es um Aufmerksamkeit um ihrer selbst willen. Die internationale Präsenz von Rapinoe, Rakete und Thunberg ist auch Ausdruck eines Bedürfnisses nach authentischen und glaubwürdigen Identifikationsfiguren. Es ist zudem Ausdruck einer Geschlechterordnung, die sich langsam, aber sicher neu sortiert. Die Prominenz bedeutet eine Abkehr von der Figur des Helden, wie Julian Assange sie vor rund 10 Jahren noch verkörperte, sich im Glanz der Prominenz sonnend, narzisstisch und egoman. Sie bedeutet ebenso eine Abkehr von der lauten, kraftstrotzenden Männlichkeit, wie sie die Antagonisten der Frauen inszenieren, Trump und Salvini. Natürlich, die Macht liegt in deren Händen. Von heute auf morgen verschwinden keine Strukturen, die sich jahrhundertelang etabliert haben. Aber Rapinoe, Rakete und Thunberg haben das Rollenverständnis, das in diesen Strukturen begründet liegt, längst hinter sich gelassen. Diese drei Frauen sind Herausforderinnen einer überholt wirkenden Form männlicher Autorität. Und damit verändern sie die Gesellschaft. Manch Lindenbaum, die werfen kurze Schatten, verschenken keinen Traum. Ich sah in ihren Blättern gar vielerlei Gesicht. die schnitten lustvoll Fratzen. Ich wendete mich nicht. Und ihre Zweige raunten mir mehr als einmal zu. Geh du weit fort, Gespühle, mir findst du nimmer Ruhe. Es standen manche Stunde die Linden zugeregt. Die Zeit flog aus den Ufern, so wendete ich mich. Als in den Blättern rauschte so manch gemeines Wort, stritt sich in mir die Liebe, zog mich im Krebskampf fort. Die Gegenwinde nahmen mit Schnee mir bald die Sicht. Die Linden starr gefroren, so wanderte ich mich. Und denk ich an die Linden in mancher Reisenacht, so hab ich voll Ahnung kein Auge zugemacht. Es heißt, die deutsche Eiche hätt mich geehrlicht. Doch tief in mir die Linden, sie wendeten sich nicht. Vorm Brandenburger Tore steht manch Lindenbaum, es träumten ihren Blüten mancher seinen Traum. Dass sich die Linden wenden wie Blumen hin zum Licht. Und alle Schatten schwinden, wächst keine Zuversicht. Radio Sommer in Niemandsland. Einem ist sie die Hohe, die himmlische Göttin, dem anderen eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt. Johann Wolfgang von Goethe. Aus Xenien, die Wissenschaften. Ja, an einem 15. Juli 1869 gab es das Patent in Frankreich für Margarine als Butterersatz. Das sagt mein Geschichtskalender, Hardenberg-Geschichtskalender vom heutigen Montag, 15. Juli 2019. Der französische Chemiker Hippolyte Mega-Morier, der lebte von 1817 bis 1880, erhielt am 15. Juli 1869 das Patent für eine Kunstbutter. Das industriell herstellbare Streichfett nannte er Beurre économique. Französisch preiswerte Butter und später Margarine Morier. Morier Margarine. In Deutschland erhielt das haltbare Ersatzprodukt den gesetzlichen Namen Margarine. Die Anregung zur Entwicklung eines preiswerten Butterersatzes ging von Kaiser Napoleon III. Aus, 1808 bis 1873. Er wünschte ein haltbares Streichfett für die Armee. Hier kommt mal wieder, der Krieg ist der Vater aller Dinge zum Vorschein. Die ersten Margarinen bestanden aus Milch, Wasser, Nierenfett. Ferner aus Lab und zerstoßenem Kuhäuter. 1871 verkaufte Meg Morier seine Erfindung an das niederländische Unternehmen Jürgens. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 gründete der Apotheker Benedikt Klein in Köln-Nippes die erste Margarinefabrik Deutschlands. 1885 gab es in Deutschland schon 45 Margarinehersteller. Der britische Seifenproduzent Lever Brothers bot eine Margarine aus Schweineschmalz, Walöl, Palmöl, Erdnuss- und Kokosnussfett unter dem Namen Botterine an. Das niederländische Unternehmen Margarine, Uni und Lever Brothers fusionierte 1930 zum Konzern Unilever. Jo, das sagt mein Geschichtskalender für den heutigen Montag, den 15. Juli. Noch ein paar Geburtstage. Heute hat die US-amerikanische Rocksängerin Linda Ronstadt Geburtstag. Die wurde 1946 geboren. Ferner die anglorische Schriftstellerin Iris Murdoch. Die lebte von 1919 bis 1999. Und der deutsche Philosoph Walter Benjamin, der hätte heute Geburtstag. Der wurde 1892 an einem 15. Juli geboren. 1940 bei Colliure gestorben. Deutscher Schriftsteller. Er hat sich das Leben genommen. Und der niederländische Meister Rembrandt, der hätte heute auch Geburtstag. Der lebte von 1606 bis 1669. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 127. Theodor Balk. Abstecher in den Frieden. Erster Teil. No pasarán. Pasaremos. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Frühjahr 1939. Der Krieg ist verloren, die Republik ist geschlagen, Hunderttausende befinden sich auf der Flucht und im Exil. In Europa triumphiert der Faschismus. In Spanien hat General Francos blutiges Terrorregime begonnen. Der ehemalige Chefarzt der 14. Internationalen Brigade, Theodor Balk, erzählt seine Geschichte. Ich tippe die Erzählung Begegnung mit dem Tod in drei Exemplaren. Im Krankenhaus zu Tarragona, wo ich mit einer leichten Wunde liege. Eine Kopie schicke ich nach Madrid, an die Kameradin Inés, die Frau des Generalstabskapitäns Castro. Die zweite Kopie schicke ich nach Paris, an Therese. Die dritte behalte ich. Nach dem Putsch des Generals Casado flüchten Castro und Inés aus Madrid. In Valencia gelingt es ihnen, sich auf einen englischen Frachtdampfer zu retten. Unter dem wenigen, das Inés in ihrer Handtasche trägt, ist auch mein Manuskript. Ein Torpedoboot der Franco-Flotte hält den englischen Dampfer auf hoher See an. Inés wirft alle kompromittierenden Papiere ins Wasser. So endet in den Fluten des mittelländischen Meeres die erste Kopie meines Manuskripts. Die zweite bewahrt Therese in Paris auf. Seit jenem Juni 1940, an dem Paris fiel, ist Therese und die Kopie verschollen. Die dritte Kopie marschiert mit mir in einer schweinsledernen Aktentasche eine Gebirgsstraße hinauf. Auf dem Fahrweg und zu seinen beiden Seiten liegt Abfall jeder Art. Leere Konservenbüchsen, tote Maulesel, ratlose Kinderwagen, aufgeschlitzte Matratzen, geplatzte Getreidesäcke, zerbeulte Koffer, Lumpen jeder Herkunft, aus äußeren und inneren Ursachen verreckte Autos aller Marken und Größen. Wir ziehen die Chaussee hinauf, wir, das heißt, der Rest der internationalen Brigaden. Vorne an marschieren die Italiener, die Garibaldiner, ihnen folgen die Deutschen, die Tälmänner. Und den Abschluss bilden die slawischen Völker, die Leute Masaryks, Mickiewicz und Maria Gubetsch. Ganz hinten, am Ende des Zuges, gehen wir drei von der Sanitär. Janik, mein gewesener Chef, Mariano, mein gewesener Meldegänger und ich, ein gewesener Bataillonsarzt. Unsere Chaussee strebt zur französischen Grenze. Wir haben La Junquera hinter uns gelassen, den letzten katalanischen Ort mit seinen blinden Fensterläden und verschlossenen Türen, seinen geleerten Magazinen und seinen mit Unrat bedeckten Gehsteigen. Jetzt haben wir nur noch 5, 6 Kilometer bis zur Grenze, wo das Wort gewesen seine volle Berechtigung bekommen wird. Wir endgültig gewesene Chefs, gewesene Meldegänger und gewesene Bataillonsärzte sein werden. Merkwürdig ruhig ist heute die Chaussee nach all diesen Tagen geworden. Gestern und vorgestern bot sich noch ein anderes Bild. Vor uns, hinter uns und zu unseren beiden Seiten zogen versprengte Truppenteile und generationsreiche Familien, Zivilgardisten mit umgegürteten automatischen Pistolen und Matronen auf Stöcke sich stützend, bestiefelte Kavalleristen und bloßfüßige Kinder rollten langsam im toten Tempo eines Begräbnisses zweirädrige, von Menschen und Ochsen gezogene Karren, Forts und Buicks, Kamione und Ministerlimousinen, Ambulanzen und Panzerwagen. Mensch an Mensch, Fahrzeug an Fahrzeug, so bewegten wir uns auf einem langsamen Fließband dem Norden zu. Wir, der Exodus. Schon als wir vor 3 Wochen durch Figueras zum Bahnhof marschierten, war uns auf der Straße dieser Exodus entgegengekrochen. Zwischen damals und heute lag der letzte Feldzug, lagen die letzten Zuckungen eines Krieges, die letzten Toten. Vor 3 Wochen war es gewesen, da wir, die auf Beschluss der Regierung seit Monaten aus dem Kampf zurückgezogenen und demobilisierten internationalen Freiwilligen, uns zum zweiten Mal freiwillig erboten, in den Kampf einzugreifen. In einen Kampf, von dem wir wussten, dass er verloren war. Jeder für sich wusste es und keiner sprach es aus. Eine hektische Begeisterung hatte sich unserer bemächtigt, als wir auf der Versammlung unsere Hände hoben und uns in die Listen eintrugen. Sie war wie das letzte Aufwallen eines Sterbenden. Am späten Nachmittag jenes Tages stiegen wir in Figueras in die Waggons eines langen Zuges. Im frühen Morgengrau rollten wir in Barcelona ein. Madrid und Barcelona, der Vergleich drängte sich uns an jenem Januarmorgen auf. 36 waren wir ausgezogen, Madrid zu retten und damit dem Weltgeschehen einen von uns erwünschten Verlauf zu geben, den Faschismus auf seinem ersten europäischen Schlachtfeld zu schlagen. 39 zogen wir aus, um Barcelona eine Weile zu halten, die Evakuation Kataloniens zu ermöglichen, den Feind zu schwächen, der sich nachher auf Zentralspanien stürzen wird. 36 war es ein freudiger, erregter Zug gewesen, der bei hochstehender Sonne durch die Straßen von Madrid schritt. Von den Gehsteigen, aus den Fenstern, von den Dächern und Balkonen klatschte, schrie, sang ihm Begeisterung entgegen. 39 an jenem Morgen saßen wir im Eisenbahnwaggon am Rangierbahnhof von Barcelona. Tot lag sie da und still, die Stadt. Nur dann und wann erzitterte sie unter dem dumpfen Schlag einer Explosion. Häuser, Lokomotiven, Ampeln schwebten als dunkle Schatten im Zwielicht eines rußigen Nebels. Graue Gestalten kamen vorbei, blickten uns teilnahmlos an, diesen Militärzug. Stumm verschwanden sie in dem frostigen Grau. Ja, Barcelona war anders als Madrid. anders das Jahr 39 als das Jahr 36. Auch wir waren nicht die gleichen. 36 waren wir hierher geeilt, entschlossen zu siegen und zu fallen. Jetzt konnten wir nicht mehr siegen, nur fallen konnten wir. In den letzten Monaten, als wir darauf warteten, Spanien zu verlassen, hatten wir uns schon außerhalb des Kraftfeldes des Todes gefühlt. Hunderte waren an unserer Seite gefallen, Tausende, und nun stand es endgültig fest, dass wir die waren, die am Leben bleiben sollten. Wir träumten von vollen Schüsseln, von zarten Mädchen, von weichen Betten, die es jenseits der Grenze in den Ländern des Friedens gibt. Man lud uns am Rangierbahnhof nicht aus. Man fuhr uns hinauf in das Vorgebirge der Pyrenäen, gab uns Gewehre und sagte uns, der Feind kommt aus dieser und dieser Richtung. Wir hatten keine Kanonen, keine Maschinengewehre und keine Tanks. Kanonen, Tanks und Maschinengewehre hatte der Gegner. Es gab keine richtige Front mehr. Wir schlugen uns mal da und mal dort. Einmal geschah es, dass unser Politkommissar im Wagen in ein vom Feind besetztes Dorf fuhr und ward nicht mehr gesehen. Ein anderes Mal kam in unseren Stabsort eine italienische Ambulanz gefahren. Die Italiener sahen sie nie wieder. Unsere Division aber kam zu einer Ambulanz, zu der einzigen, die sie besaß. Und ein anderes Mal, gerade als wir den Zusammenschluss mit unseren alten spanischen Brigadekameraden feierten, weit hinter der Front, mischte sich in die Worte der Begrüßungsrede das Tacken von Maschinengewehren. Der Feind stand in unserem Dorf, das wir weit hinter der Front wähnten. Ein anderes Mal wiederum irrten wir eine ganze Nacht und einen ganzen Tag in strömendem Regen bergauf und bergab, um der feindlichen Umklammerung zu entrinnen. Am Abend erreichten wir eine Straße. Es war die Straße, von der wir ausgezogen waren, einige Kilometer höher. Wir hatten uns im Kreise bewegt und waren gar nicht umzingelt gewesen. So ging das 2, 3 Wochen lang. Und jetzt gehören wir zu den Letzten, die zur Grenze ziehen, die bewaffnete Nachhut des Exodus bilden. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 127, eine Niemandslandproduktion 2019. Biografische und bibliografische Angaben. Theo Balk wurde als Fedor Dragutin 1900 in Zemun in Jugoslawien geboren. Er studierte Medizin in Zagreb und Wien. Ab 1939 hielt er sich in Berlin auf. 1933 gelang ihm die Flucht über Prag nach Paris. Zwischen 1936 und 1939 befand er sich in Spanien. Theo Balk war Chefarzt der 14. Internationalen Brigade, deren Geschichte er in La Quatorzième 1937 festgehalten hat. 1939 wurde er in La Vernette interniert. Ab 1941 befand er sich in Mexiko im Exil. 1945 kehrte er nach Jugoslawien zurück. Nach Titos Bruch mit Stalin 1948 übersiedelte er nach Prag, wo er 1974 starb. Tod und Dementi von 1937 aus »Wenn die Kugel vor Madrid nicht traf«, Tagebuchroman über den Spanischen Bürgerkrieg und »Das Los der Spanienkämpfer«, erschienen im Röhrig Verlag, St. Ingbert, 1996. Die Erzählung »Abstecher in den Frieden« stammt von 1943 aus der Geschichte »Das verlorene Manuskript«, erschienen im Gerstenberg Verlag Hildesheim 1979. No pasarán. Pasaremos. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Nach der Amtsübernahme von Michelle Bachelet als Präsidentin von Chile gibt es ab März 2006 11 Länder von 192 mit gewählten Frauen als Staats- oder Ministerpräsidentin. Die am Montag in Liberia vereidigte Ellen Johnson Sirleaf ist die erste gewählte Präsidentin Afrikas. Die Wiederwahl der finnischen Staatspräsidentin Tarja Halonen gilt als fast sicher. Weitere Frauen an der Staatsspitze sind Mary McAleese, Irland, Vaira Wickie-Freiberger, Lettland und Gloria Macapagal-Arroyo, Philippinen. In Deutschland regiert Angela Merkel, in Neuseeland Helen Clark, in Bangladesch Khaleda Zia, in Mosambik Luisa Diogo und in Sao Tome und Príncipe Maria do Carmo Silveira. In 11 von 192 Ländern danken die Prinzen ab, abgedankt, was wir lange hatten. In 11 von 192 Ämtern danken die Herren ab, abgedankt des Königs langer Schatten, abdanken die Krawatten. In 11 von 192 Fällen beim Bart des Propheten wurden Bärte abgetreten. In 11 von 192 Ländern macht es den Planeten, dreht die Erde andersrum. Und Venus steht im Maximum. Ah, ah, ah, ah. Ochsentippe hat was von Adams Rippe, streitet um jeden Zipfel Macht. Auch sie kann über Leichen gehen, Feuer fangen, Feuer legen, verspielen die ganze Pracht. Und die Macht, und die Macht hat auch manche Frau schon um den Verstand gebracht. In 11 von 192 Ländern wählen die Frauen sich abgewählt das unrasierte Lächeln. In 11 von 192 Ämtern sagen die Frauen sich weg mit dem Ehrgefächel. Abwählen das Gehechel. In 11 von 192 Fällen gilt Schönheit jetzt im Amt. Das ist fürs Erste allerhand. In 11 von 192 Fällen gibt's jetzt Gefühl im Amt. Vielleicht in 100 Jahren dann. In jedem Land. Tippe hat was von Adams Rippe, streitet um jeden Zipfel Macht. Doch sie kann über Leichen gehen, Feuer fangen, Feuer legen, verspielen die ganze Pracht. Und die Macht hat auch manche Frau schon um den Verstand gebracht. Jo, ein heißer Tag wieder hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Wir hatten heute schon einiges gehört, dass Barcelona auch eine Stadt ist, die Poesie ausatmet und einatmet und verströmt. Oft leider nur in ihren Katakomben. Da ist Leben unter diesem oberflächlichen Fun-City-Glanz der durchgeschleusten Spaßtouristen, die mehr nehmen als geben, die der Stadt ein hektisches Bahnhofsambiente verleihen, wo nur Koffer hin und her rollen, zwei Tage bleiben, einen Tag weg, schnell auf der Street Eating was essen, hihihi, hahaha, eine absurde Geschichte. Aber, wie gesagt, es gab auch Poesie und wir haben auch schon die Geschichte behandelt, der leider traurige Rückzug der internationalen Brigaden über die Pyrenäen. Vom Schriftsteller Theodor Balk, Chefarzt der 14. Internationalen Brigade. Werner ist im Studio, ich mache mal gerade Mikrotest mit ihm und dann können Sie ihn hören, meine Damen und Herren. Guten Tag, Werner, wie geht's denn? Es geht gut. Gestern Abend hat es mal wieder 15 Minuten lang geregnet, aber heute fängt schon wieder die Brüllhitze an. Die Affenbrüllhitze. Ja. Die also, brüllende Affenhitze. Es wird immer schwieriger, die Treppe hochzusteigen. Also im Moment lasse ich mein Hemd noch an, aber ich kann für nichts garantieren. Ich hoffe, dass meine Brustwarzen dich dann nicht erotisieren. Und du dich dann nicht mehr konzentrieren könntest auf die Sendung. Das wäre ja echt schlimm. Ja? Ich sag jetzt besser nichts. Das könnte einige vom LTGBTIMKXV B-Syndikat aufregen. Wenn du was sagst. Gut. Ja, es ist sehr heiß. Ich sitze ja auch im Unterhemd. Hab mir auch schon ein bisschen frische Luft zugefächert hier mit einer alten LP. Wir haben nämlich hier, meine Damen und Herren, das wissen Sie gar nicht, das können Sie gar nicht sehen, wir haben hier ein Riesenregal mit alten Vinyl-LPs stehen. Und ja, einen alten Plattenspieler auch noch. Der wird auch noch benutzt von manchen Radiokollegen und Kolleginnen. Ja, ein wunderschöner Tag. Wie gesagt, wir haben verschiedene Themen. Ich habe erstmal ein Thema, das möchte ich mal kurz ansagen, Werner. Und zwar weiß ich nicht, ob du auch diesen Guia de Comunicación Inclusiva bekommen hast vom Rathaus Ayuntamiento de Barcelona. Die Frauen sind nämlich da sehr aktiv. Per construir un mon mes igualitari. Haben Sie also einen Sprachführer für inklusivierende, könnte man fast sagen, integrierenden Sprachgebrauch herausgegeben. Und da gibt es immer eine Empfehlung, da gibt es immer ein schlechtes Beispiel und dann eine Empfehlung, wie man es besser machen soll. Es geht natürlich in erster Linie auch um Rassismus und Frauenfeindlichkeit und um Begriffe, die andere Personen dann ausschließen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe zum Chino, und meint den chinesischen Feinkosthändler unten auf der Ecke, dann empfiehlt dieser Führer, dieser Sprachführer, das sollte man eigentlich nicht sagen. Man sollte sagen, ich gehe zu Li Gong oder Ching Fai, wenn man den Namen kennt. Ich habe zum Beispiel einen pakistanischen Händler unten und da sagt man nicht, geh zum Paki, no digas voy al Paki, sag den Namen, wenn du ihn kennst. Der heißt Fessel. Der heißt Fessel, der Mann. Ist ein hochgebildeter Mensch, hat eine sehr hübsche, nette Familie, zwei kleine Kinder, die helfen da manchmal aus. Und wenn man sagt, ich gehe zu Fessel runter oder in den Feinkostladen, dann klingt das viel besser und nicht so packy. Das klingt so, der gehört ja gar nicht zu uns. Das meint dieser Führer, dieser Sprachführer vom Rathaus herausgegeben. Es gibt da viele Beispiele. Es gibt zum Beispiel Immigrant illegal, soll man nicht sagen. Illegaler Immigrant. Man soll sagen, eine Person in, ja, administrativ nicht regulärer Situation. Nur, hier haben wir das Problem, das ist sehr lang und sehr klobig und holzig. Das benutzt leider keiner. Sie sagen auch immer dann, warum. Es gibt also drei Spalten. Expressions, Racistas y Coloniales. Das sind die Ausdrücke, die rassistisch und kolonial sind. Die soll man nicht benutzen. Dann heißt es Proposem, wir schlagen vor. Wie ich gerade sagte, man soll also diesen Ausdruck sagen. Und dann Reflexion, eine Art Begründung. Und da heißt es dann, keine Person ist illegal zum Beispiel. Oder auf Katalanisch soll man nicht sagen, persona de color o negret. Man soll sagen, una persona negra, persona racializada, persona afrodescendent. Man soll also sagen, eine Afro-Person oder eine afrostämmige Person und so weiter. Das sind natürlich alles Begriffe, die halten ein paar Jahre vielleicht oder die werden in der Presse angegeben und irgendwann entdeckt man dann, dass sie auch diskriminierend benutzt werden. Bei Sprache ist es leider so, die Worte sind oft harmlos, aber der Benutzer, der sie böse benutzt, der ist eigentlich derjenige, der den Rassismus dann in Szene setzt. Gut, also dieser Sprachführer ist sehr gut gemacht eigentlich. Ob der nutzt diese Worte, die da vorschlagen, der ist auch sehr lang, das weiß ich nicht genau, aber er macht zumindest, dass die Leute nachdenken. Hier gibt es dann also verschiedene Themen, wie gesagt, Rassismus und Ausgrenzung durch Ethno-Stigmatisierung. Dann gibt es hier zum Beispiel die Geschlechter- und LGTB-Geschichten, die werden hier auch ganz groß geschrieben. Man soll also zum Beispiel nicht sagen, Mare Soltera, alleine Mutter oder Alleinmutter. Auf Deutsch sagt man ja alleinerziehende Mutter. Das klingt ja dann so, man gibt ja noch die Funktion. Aber hier heißt es dann Mare Soltera. Man soll sagen einfach Mare, Mutter und sonst nichts. Und als Begründung heißt es, Galanar am compte de no fer explicit l'estat civil, només quan la persona no té parella. Man soll also nicht unbedingt den Zivilstatus dieser Person in einem Begriff groß rauskehren, das geht eigentlich niemandem was an. Und so weiter. Also der Führer ist sehr gut, ich empfehle ihn, selbst wenn dann einige wahrscheinlich lachen werden, weil da sind auch ein paar doch ein bisschen komische Verbiegungen drin, sollte man trotzdem dieses Büchlein mit sehr viel Respekt und meiner Meinung nach sogar mit Liebe behandeln, weil es versucht etwas, das sehr schwer ist, den Rassismus und die Diskriminierung aus der Sprache, aus der Alltagssprache rauszuholen. Und das ist schon mal ein großer Verdienst. Ich wiederhole nochmal. Per construir un mondo més igualitari, guia de comunicación inclusiva. Das liegt in allen offiziellen Stellen aus, ist eine kleine Broschüre von 20, 25 Seiten und ist natürlich gratis und liest sich auch sehr gut. Und auch für Leute, die Katalanisch lernen wollen, ist das sehr toll gemacht. Da kann man nämlich den ganzen Wortschatz lesen. Jo, Werner, worüber würdest du gerne sprechen, du Deutschmann? Ja, ist das diskriminierend, wenn ich sage Deutschmann oder? Es ist unmöglich. Cabeza Quadrada. Zu beleidigen. Du kannst alles. Du Quadratkopf. Sagen, was du willst. Also unter uns Quadratköpfen. Ja, du bist wieder immer negativo, negativo, nunca positivo. Also positivo, dann will positivo. Ich erstmal eine gute Nachricht, mit einer guten Nachricht ja. anfangen. El consumo de cerveza en bares supera el nivel previo a la crisis. Mit anderen Worten, das ist der Beweis, die Krise ist definitiv vorbei. Zum ersten Mal seit Beginn der Krise, vor über 10 Jahren, ist der Bierkonsum höher als damals. In Spanien, in ganz Spanien wohlgemerkt. 40 Millionen Hektoliter werden jetzt wieder getrunken. Das ist die eine Seite. Nur, Werner, es gibt da eine schlechte Nachricht. Die andere Seite ist, die werden auch ausgeschieden. Und danach riecht die Stadt auch leider manchmal. Weil gerade in Barcelona mit diesen riesen Touristenmassen nachts überall hingepinkelt wird. Das ist leider so. Ich war vor ungefähr 30 Jahren mal auf Ibiza und habe gedacht, mein Gott, in so einem Kaff, in einem Touristenkaff, und habe gedacht, warum stinkt das denn hier so nach Urin? Das ist ja unglaublich. Auch die Ätzspuren von dieser Urininvasion, die waren wirklich auf den Bürgersteigen zu sehen. Und mittlerweile riecht es in Barcelona an vielen Stellen leider schon genauso. Und das, muss ich sagen, ist die Negativseite von diesem riesen Saufkonsum, der stattfindet. Du musst einfach immer einen Wermutstropfen in den überschäumenden Becher der Freude gießen. Ja, der Freudenbecher ist leider voll mit Pisse. Okay. Ja, ich hatte schon eingangs über ein kleines Poesie-Event berichtet, das man auch erwähnen muss. Barcelona ist auch eine Stadt, die ist wunderbar vollgestopft mit Kultur und auch mit Widerstandskultur und mit Gegenkultur. Man muss sie nur entdecken und öfter auch sichtbar machen. Wir meckern ja hier immer viel rum im Niemandsland, wie blöd diese Stadt eigentlich schon geworden ist und die Touristen und die schlechte Luft und die pinkeln überall hin und die Kriminalität. Aber es gibt so viele tolle Sachen, die wollen wir nun ab und zu auch mal ganz groß rausstreichen. Ja, alle diese Geschichten und diese Probleme auf städtischem Niveau haben natürlich auch immer irgendwie da was zu tun mit der Stadtverwaltung, mit dem Rathaus, mit der alten und neuen Bürgermeisterin. Gestern Abend war sie im Fernsehen, wurde sie interviewt, nachdem sie jetzt also mit der sozialistischen Fraktion im Rathaus zusammen die Regierung bildet. Und da gab es jetzt danach, also nach ihrer Investierung, eine Umfrage, wie und ob die Leute zufrieden sind mit ihrer Geschäftsführung im Rathaus. Und also eher zufriedenstellend oder eher nicht. Und das war ein technisches Patt. Also die eher zufrieden sind, waren 43,2% und die eher nicht zufrieden sind, 43,6%. Also ich finde es noch ein ganz gutes Ergebnis. Und aufschlussreich auch, dann wurden die Leute dann danach gefragt, wem sie sich politisch oder welcher Partei sie sich am nächsten fühlen. Und dann, wie es logisch ist, haben natürlich die Anhänger von der Partei von der Ada Colau dann gesagt, oder hat man festgestellt, 95,2% davon sind mit ihrer Geschäftsführung einverstanden und nur 4,8% nicht. Also 100% haben sich ausgesprochen. Ja, das sind Werte, die kriegt so schnell keiner, oder? Ja, ja, außer in Nordkorea, da funktioniert das auch. Ja, oder früher in der DDR, Egon Krenz. Ja. Okay, Ehrlich. Und dann auch noch mehrheitlich für Ada Colau die Mitglieder von der KUP, von dieser kleinen linken, aber nationalistischen Partei, also fast 56%. Dann alle anderen Parteien liegen, gibt es eher eine da ist ja noch eine, die fast auf 50% kommt. Die katalanischen Sozialisten 47,2%, aber nur 34 finden das nicht gut, was die Colau macht. Da haben sich nämlich 18 der Stimme unterhalten. Enthalten. Bei den Kommunis und bei der KUP hat sich niemand der Stimme enthalten. Da haben sich alle dafür oder im Fall der KUP dagegen ausgesprochen. Ja, und die anderen natürlich alle noch weniger, was es da so alles gibt, die nationalistischen Parteien. Die schärfsten Gegner hat sie wohl bei den Anhängern von Ciudadanos. Da sind es nur 7,3, die eher dafür waren. Ja, so sieht's aus hier. Und sie macht natürlich, sie tritt nicht nur im Fernsehen aus. Sie macht halt weiterhin kleine Schritte, aber sie macht's wenigstens. Ne? Jetzt vor einer Woche oder so hat sie zum Beispiel zum ersten Mal in der Bank, nämlich der BBVA, eine Wohnung enteignet. Zum ersten Mal, muss man sich vorstellen. Ja. Also, und warum? Die Bank hatte versäumt, der Familie, die da gewohnt hat, keine Wohnung zum sozialen akzeptablen Miete anzubieten. Also eine Ersatzwohnung meinst du, ne? Ja, ja, und deshalb, also dann ging es vor Gericht, glaube ich, und am Ende hat die, und dann die Bank hat dann auch noch versucht, sich herauszureden, indem sie gesagt hat, ja, wir, das war sowieso nicht mehr unsere Wohnung, sondern wir hatten das abgetreten an Cerberus, das ist so eine Spekulationsfirma. Zu dieser Heuschrecke. Genau. Spekulanten, die darauf sich spezialisieren, marode Fabriken aufzukaufen oder eben Wohnungen von Banken. Übrigens, zu dieser Firma Cerberus ist der damalige Ministerpräsident Aznar hingegangen, nachdem er dann aufgehört hat, Präsident von Spanien zu sein. Das war seine erste Arbeitsstelle. Die haben sich damit die Taschen gefüllt mit dem Elend der Wohnungslosen. Ja, oder auch zum Beispiel, jetzt geht es nicht um eine Bank, sondern um eine der Energiegesellschaften, Endesa. Denen hat sie eine Multa, ein Strafgeld, eine Buße aufgedrückt von 10.000 Euro. weil die auch, bevor sie in ihrer Familie das Licht abgestellt haben, den Strom abgestellt haben, hat diese Gesellschaft es versäumt, vorher einen Bericht einzuholen vom Rathaus über die soziale Situation dieser Familie. Also solche Sachen macht sie, die ADA nach wie vor, und ich bin auch relativ zufrieden mit ihr. Ja, dann überlegen wir uns noch zu heute, 15. Juli, gestern, 14. Juli, Paris. 14. Juli. Exakto. Und was wird da gefeiert? Das ist der französische Nationalfeiertag. Der Sturm auf die Bastille, ne? Der Sturm auf die Bastille vor 230 Jahren. Also dieses Datum wird eben als Anfang der Französischen Revolution gefeiert. Das war natürlich nicht nur in diesem Jahr, im Juli, sondern es hat sich der ganze Prozess dann noch 10 Jahre lang hingezogen, bis 1899 bis dann die Abkehr, wenigstens die formale Abkehr vom Ancien Regime, dann zu Ende war, von diesem feudalen Absolutismus. Und also der Sturm auf die Bastille war 1789, aber dann der König hat es dann doch noch geschafft, noch ein paar Jahre zu überleben, der Ludwig der 16. Aber dann haben sie eben, weiß nicht mehr, 3, 3,5 Jahre später oder so, dann endgültig den Garaus gemacht, beziehungsweise den Kopf abgeschlagen. Ja, spiel das mal, ich möchte es auch nochmal hören. Gut, den Kopf abgeschlagen. Ja, wem sie nicht oder noch nicht den Kopf abgeschlagen haben, ist der Nachfolger von Napoleon, der Macron jetzt. Und der hat natürlich gestern die Gelegenheit wahrgenommen, da auf den Champs-Élysées nicht nur so einen weiteren Nationalfeiertag zu organisieren, sondern hat es als Waffenschau aufgezogen, eine Militärparade, wie man sie da noch nie gesehen hat. Also da war alles aufgeboten, Flugzeuge, Panzer. Achtung, Drohnen. Achtung, und ein Drohnenkämpfer, das war ein Soldat, der steht auf so einer Art Schüssel, ja. Die ist eine Drohne, hat ein Schnellfeuer gewählt und überfliegt mit 150 Stundenkilometer die Leute. Unglaublich, also das war Science-Fiction hoch 10. Das war fast schon beängstigend. Aber wirklich filmreif, die Szene, oder? Ja, es sollte aber offenbar auch beängstigend sein. Ne? Offiziell hieß es natürlich, wir wollen uns nur freuen und feiern und so weiter. Ja. Aber er selber, wenn man ihn angeguckt hat, also er war in jedem Moment total ergriffen, ganz Patriot. Ne? Es war immer erkennbar, eben die Liebe zu seinem Land und natürlich alle anderen, die drumherum und dabei standen, weiß ich, Merkel und andere Regierungschefs, grinsen auf dem Gesicht, applaudieren. So, die einzigen, die das nicht so gut fanden, waren die Gelbwesten. Die haben sie dann aber schon vorher sich abgegriffen, also ohne Rücksicht auf Verluste. Vorbeugehaft wurde durchgeführt und haben die Leute dann glaube ich, 24 Stunden festgehalten, damit die ja diese schöne Stimmung da nicht. Das kennen wir aus Deutschland, das ist in Deutschland auch sehr oft passiert, das ist also diese Vorbeugehaft. Und es gab ja auch die Besetzung des Pantheon durch sogenannte Asylsuchende, die sich da für 24 Stunden verbarrikadiert hatten, die auch, glaube ich, einen Tag vorher geräumt wurden, falls ich mich nicht irre. Also eine kleine Differenz gibt es natürlich schon zu der Zeit von vor 230 Jahren. Ne? Die Macron und diese Leute, das wäre die herrschende Klasse heute, aber damals war es eben der Königshof, ne? Und alle die Herzöge und Edelleute und was es da alles noch gibt drumherum. Der Adel und der Klerus waren vom Steuern befreit. Ne? Und unser Staat heute oder unsere Staaten heute in Europa, im Prinzip findet da das Gleiche statt. Mhm. Ja? Die Reichen und den großen Konzernen werden die Steuern erlassen. Damals lag die große Steuerlast auf der Landbevölkerung, auf den Bauern. Salzsteuer, der Brotpreis war ungeheuer in die Höhe gegangen, so wie nie im ganzen 18. Jahrhundert. Und heute hier, wer zahlt da die Steuern? Ja, die kleinen Leute, die Arbeiter, ne? Gerade mussten wir wieder die Lohn- und Einkommensteuererklärung abgeben. Damals geht der Brotpreis total rauf, also die Leute müssen die Hälfte ihres Gehalts nur für Brot ausgeben, das heißt andere Produkte, Gewerbe, Handel werden auch nicht mehr nachgefragt. Alles geht runter. Hier, heute, was geht hier? Rauf das Brot noch nicht so, aber die Kartoffeln. Die Wohnungspreise. Ja, und die Kartoffeln sind sehr teuer geworden. Ja, ja. Gut, und so war das eben dann damals, vor 230 Jahren. Ne? Da haben sich dann als Reaktion in der Stadt aggressive, also organisierte Bettlerbanden gebildet und auf dem Land haben die Bauern Schlösser und Klöster angegriffen, weil die dort alles gehortet hatten, was sie gebraucht hätten. Und also dieser letzte Schritt, der fehlt halt hier noch im Moment bei uns und in Europa. Aber hoffen wir, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis wir dann auch in die besseren Stadtviertel ziehen und unser Recht verlangen. Verbietet zuzugeben, wirst nicht mehr gebraucht. Mit 50 vertut sich das bisschen Leben, abgeschrieben, schon früh verbraucht. Tag und Nacht das Sehnsuchtsfenster offen, Tag und Nacht in die Ferne sehen. Und dann gibt's doch wieder Grund zu hoffen. Einer hat gesagt, da suchen sie noch wen. Und dann setzt du dir den selber Schuldhut auf, ziehst den eng gewordenen Hochzeitsanzug an. Und du denkst, der Boss muss sehen, ich hab mächtig was drauf, meine Hände sprechen Bände. Doch er schaut sie nicht an, er schaut aufs Papier, eine Mappe vergilbt, schon über 10 Jahre alt. Und der sagt, wir melden uns dann bei ihnen schon bald. Also stülpst du dir die Du bist nicht genug Kappe über. und du redest dir mal wieder ein. Der Selbsthass geht irgendwie vorüber. Vom Bahnhof nimmst du 3 Sixpacks mit. Wenn im Fernsehen einer über Arbeit spricht, wird dir schlecht und du schaltest schnell aus oder um auf RTL. Und dann setzt du dir den selber Schuldhut auf, kramst den alten Blaumann raus. Und du legst ein dickes Kissen auf die Fensterbank. Unten steht eine Frau mit deinem Kind vorm Haus. Du erschrickst und schwörst, denn es ist heute schon 10 Jahre alt. Wenn ich Arbeit hab, meld ich mich bei dir schon bald. Mit Krach und Getöse beginnt der Katastrophenblock vom heutigen Montag, dem 15. Juli 2019. Eine Meldung aus Peking. Beijing. Millionen Menschen in China stehen auf einer schwarzen Liste. Jawohl. Mehr als 14,5 Millionen Menschen stehen in China auf einer 2013 eingeführten schwarzen Liste, weil sie gerichtliche Anordnungen missachtet haben. Das ist übrigens eine Meldung aus der Jungen Welt. Das berichtete am Donnerstag die Zeitung Legal Daily. Sie müssen Einschränkungen ihrer Mobilität hinnehmen. Den Betroffenen seien 27,3 Millionen Flug- und fast 6 Millionen Eisenbahntickets verweigert worden, so das Blatt unter Berufung auf Statistiken des obersten Volksgerichtes. Thema Auslieferungen. Spanien nimmt einen Venezolaner fest. Caracas. Nach der Festnahme eines militanten venezolanischen Oppositionellen in Spanien hat Caracas dessen Auslieferung beantragt. Enzo Francini Oliversos wird vorgeworfen, Haupttäter bei der Ermordung eines Jugendlichen während der regierungsfeindlichen Proteste 2017 in Venezuela gewesen zu sein. Das teilte Generalstaatsanwalt Tarek William Saab am Mittwoch Ortszeit mit. Der 22-jährige Orlando Figuera war am 20. Mai 2017 von Oppositionellen mit Benzin übergossen und angezündet worden, weil sie ihn für einen Regierungsanhänger gehalten hatten. Er erlag später seinen schweren Verletzungen. Das ist übrigens eine Meldung aus der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. In unseren westlichen Medien wurde darüber, soweit ich informiert bin, eigentlich nicht berichtet. Man weiß das nicht. Dass die Opposition in Venezuela zu solchen Taten fähig ist, aufgestachelt von einem durchgeknallten Trump und seiner Marionette Guaido, dass die Leute mit Benzin übergießen und anzünden. Diese Bilder hat man oft aus Bürgerkriegsländern in Afrika gesehen. Venezuela ist auch dabei. Eine Meldung aus Brasilien. Da gibt es nämlich Rentenkürzungen. Jawohl, das brasilianische Unterhaus hat am Mittwoch Ortszeit in erster Lesung einen Antrag von Staatschef Jair Bolsonaro zu Einschnitten bei den Rentenzahlungen angenommen. Nach der Zustimmung geht das Gesetz in eine zweite Lesung, bevor es dem Senat vorgelegt wird. Änderungen des in der Verfassung verankerten Rentensystems brauchen eine Zustimmung von je 3/5 der Abgeordneten des aus 2 Kammern bestehenden Kongresses. Vor dem Parlament demonstrierten Gewerkschaftler gegen das Vorhaben. Das Gesetz treffe die ärmsten Bürger des Landes. Ja, wer Zweifel hatte, was dieser Faschist im Grunde im Schilde führt, der hat hier schon mal eine erste Kostprobe geliefert bekommen. Die Rentner sind die Ersten, die ausgeplündert werden. Der Regenwald wird niedergeholzt. Und das Motto heißt: Tötet die Armen, kill the poor. Eine Nachricht aus Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Landtag hat mit der Regierungsmehrheit von CDU und FDP ein neues Hochschulgesetz beschlossen. Damit können sich Universitäten und Hochschulen in Nordrhein-Westfalen künftig für militärische Forschung öffnen. Friedensaktivisten haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und protestierten dagegen vor dem Düsseldorfer Landtag. Auch SPD und Grüne kritisierten das Ende der Pflicht zu ziviler Forschung in Nordrhein-Westfalen. Die Einrichtungen für die Interessen der Militärpolitik und Rüstungsindustrie zu öffnen, folge dem außenpolitischen Kriegskurs der Bundesregierung, erklärte dazu die Landtagsabgeordnete Katrin Vogler von Die Linke am Donnerstag. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Schönen guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Treffen der EU-Außenminister. Thema in Brüssel sollen heute unter anderem die umstrittenen türkischen Erdgaserkundungen vor Zypern sein. Die EU will die Türkei durch Sanktionen dazu bewegen, die Suche einzustellen. Es wird erwogen, EU-Hilfen zu streichen. Mögliche Annäherung im Atomstreit. Der iranische Präsident Rouhani erklärte, sein Land sei unter Bedingungen zu Verhandlungen mit den USA bereit. Voraussetzung sei, dass Präsident Trump die Strafmaßnahmen aufhebe. Rouhanis Rede fällt mit einer Reise des iranischen Außenministers Zarif in die USA zusammen. Streiks bei Amazon. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Arbeitskampf an deutschen Standorten des Online-Händlers aufgerufen. Anlass ist der sogenannte Prime Day mit Sonderangeboten. Verdis Motto für den Streik lautet deshalb: kein Rabatt auf unsere Einkommen. Die Gewerkschaft kämpft seit Jahren für einen Tarifvertrag bei Amazon. Indien bricht erste Mondlandemission ab. Weniger als eine Stunde vorher wurde der Start abgesagt. Als Grund nannte die Weltraumbehörde ein technisches Problem an der Trägerrakete und kündigte einen neuen Starttermin an. Indien wäre das vierte Land, dem eine Mondlandung gelingt. Das Wetter: in der Nordhälfte viele Wolken, aber nur selten nass. Im Süden ein Wechsel aus Sonne und Wolken, selten Schauer. Im Norden 16 bis 19 Grad, im Süden bis 26 Grad. Eine Meldung aus Berlin. Der Mittelstand, heißt es hier, wird entzaubert. Reiche zur Kasse bitten. IWF kritisiert Vermögensunterschiede in der BRD. Vom Exportboom profitieren nur wenige. Am Mittwoch verkündete das Handelsunternehmen Tengelmann schlechte Nachrichten für die bisherigen Mitarbeiter der Unternehmenszentrale. Letztere werde nicht mehr benötigt. 250 Beschäftigte dürfen gehen. Für sie sei ein Sozialplan vereinbart worden. Und tschüss. Wir haben ja gehört, auch die Deutsche Bank will 18.000 Angestellte vor die Tür setzen. Es tut sich da also einiges. Die Mülheimer Firma, deren verbliebene tragende Säulen die Baumarktkette Obi und der Textildiscounter Kick sind, gilt als ein klassisches Familienunternehmen. Diese werden gern dem Mittelstand zugerechnet. Und der gilt in Deutschland seit dem CDU-Wirtschaftsminister und späteren Bundeskanzler Ludwig Erhard von 1949 bis 1966. Wohlstand für alle, hat er immer gesagt, als die Verkörperung des sanften, sozial verantwortungsbewussten, also in Gänsefüßchen besseren Kapitalismus. Nicht die Großkonzerne, sondern tausende mittelgroße Unternehmen seien das wirtschaftliche und soziale Rückgrat des Landes, so die von Lobbyisten und Medien gern verbreitete Legende. Falsch, sagt nun ausgerechnet der Internationale Währungsfonds IWF. Und der bezieht sich damit explizit nicht auf die Episode Tengelmann, sondern auf die zunehmende Schieflage zwischen Außen- und Binnenwirtschaft. Deutschland ist eines der Länder mit der höchsten Vermögens- und Einkommensungleichheit der Welt, heißt es in einem am Mittwoch vorgestellten Bericht der Finanzorganisation. Und die Ungleichheit verstärke sich permanent weiter. Als Hauptursache sehen die IWF-Analytiker die extrem hohen Überschüsse der Handels- und der ihr übergeordneten Leistungsbilanz aus. Das Plus letzterer hat die Rekordhöhe von 260 Milliarden Euro erreicht. Übersetzt heißt das vor allem: Das von Deutschland aus operierende Kapital der Exportwirtschaft produziert ständig höhere Verbindlichkeiten seiner ausländischen Abnehmer. Zugleich profitierten nur wenige im Land selbst vom Ausfuhrboom. Ist also ein falscher Exportboom. Untere und mittlere Einkommen stagnierten, schreiben die IWF-Ökonomen, während die Spitzenverdienste in die Höhe schnellen. Einen maßgeblichen Anteil am Exportboom und den damit einhergehenden bilanziellen und materiellen Ungleichgewichten haben mittelständische Unternehmen, die oft auch gern als Familienfirmen operieren. Die Auswirkungen seien drastisch. Inzwischen liege der Löwenanteil der angesammelten bzw. angeeigneten Vermögen in der Bundesrepublik bei wenigen äußerst wohlhabenden Personen. Den wohlhabendsten 10% gehörten 60% des Nettovermögens, heißt es im IWF-Bericht. Das sei die höchste Quote in der EU. Fast ein Viertel des angehäuften Reichtums, 24%, entfalle gar auf nur 1% der Bevölkerung. Da ist es wieder, das oft und ohne weitere Konsequenzen angeprangerte 1%. Als Indikator für das Ausmaß der sozialen Ungleichheit nennt der IWF-Bericht das Medianvermögen von 61.000 Euro. Der Median, das ist der Mittelwert, sei in Deutschland niedriger als in Griechenland und erheblich niedriger als im Durchschnitt der Euro-Länder. Das heißt, letzterer liege bei 100.000 Euro, was die verbreitete Mehr von den reichen Deutschen in einem deutlich weniger hellen Licht strahlen lässt. Interessant, das heißt, Länder, die viel weniger haben, viel weniger Volksvermögen insgesamt, haben aber einen höheren Median als Deutschland. Und das ist schon, ja, sehr drastisch. Das will auch der Bericht ausdrücken. Die in großem Umfang anfallenden Gewinne seien verstärkt in Firmen angespart worden, die den ohnehin reichsten Personen des Landes gehören. Was wiederum die Familienunternehmen ins Spiel bringt. Hinzu komme eine niedrige Immobilieneigentumsquote in Deutschland. Und so beißt sich die Katze weiter selbst in den Schwanz. Normal wie Geringverdiener gäben fast alles von ihrem Einkommen aus, die Reichen akkumulierten hingegen, also die Extremform von Sparen. So profitierten diese unter anderem vom Immobilien- und Börsenboom der vergangenen Jahre, der ihr Vermögen deutlich anschwellen ließ. Die wachsende Einkommensungleichheit verstärke wiederum die Vermögensungleichheit. Beides sei eng miteinander verbunden. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Um die Sache jetzt zu schließen, was der IWF-Bericht als Medizin empfiehlt, klingt fast nach kommunistischen Umtrieben, Werner, das wird dir gefallen. Damit die Schere zwischen Arm und Reich nicht noch weiter auseinanderklaffe, schlägt der Bericht des IWF immer, wie gesagt, Madame Lagarde war ja da im Spiel, nicht nur ein höheres Lohnwachstum vor, sondern auch niedrigere Steuern für Gering- und Normalverdiener. Hört, hört. Gleichzeitig müssten die Steuern auf Vermögen, die sogenannte Substanzbesteuerung und insbesondere die Erbschafts- und Schenkungssteuer erhöht werden. Das wäre in der Tat eine Revolution und wahrscheinlich in diesem Land nicht durchsetzbar, denn Deutschland ist fies. Ein fieses, antikommunistisches, antisoziales Land. Wenn solche wohlklingende Kommentare wie die Lagarde vom Internationalen Währungsfonds oder auch von der Weltbank, das müssen die ja ab und zu sagen, um nicht noch ungläubiger zu werden, als sie sowieso schon sind. Nehmen darf er nicht vergessen. Unglaubwürdiger. Was habe ich gesagt? Unglaubwürdiger meinst du, ne? Nein, Entschuldigung, glauben tun korrigiere. Sie schon. Glauben tun sie schon an die Kraft des Kapitals. Das sind ja, muss man sich vorstellen, private Institutionen, sowohl der IWF wie auch die Weltbank. Das ist ja nichts Staatliches oder Überstaatliches. Ja, aber alle kriechen da zu Kreuze. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, da zur Einkommensentwicklung zwischen oben und unten, was diese Schere, die immer weiter auseinandergeht, gibt's ja noch eine andere Blase, die sich simultan dazu immer größer wird und aufbläst. der Staat oder sagen wir die öffentliche Hand, also nicht nur die Regierung, sondern auch die Länder oder hier die Autonomien und die Städte, die um ihren Haushalt zu finanzieren, brauchen sie natürlich, müssen sie Schulden machen. Ne? Und wie funktioniert das? Dann wird also angeboten, wir nehmen eure Kredite und theoretisch funktioniert es so, wir zahlen euch dann für die Laufzeit von 5 oder 10 oder 20 Jahren so und so viel Zinsen. Und wer da genau hinhört, sind dann natürlich die Spekulanten, die Banken, die Investmentfonds und so weiter. Nur, also hier in Spanien, 60% von den Schulden der öffentlichen Hand, die müssen überhaupt keine Zinsen zahlen. Im Gegenteil, da kriegen die Spekulanten dafür, die kriegen keine Rendite und müssen dann selber noch Zinsen zahlen dafür, dass sie dem Staat Geld ausleihen dürfen, ne? Also sogenannte Negativzinsen. Und in Spanien sind es 60%, in Deutschland ist es noch extremer. Da sind es 90% der Schulden der öffentlichen Hand, wo die Ausleiher kein Geld dafür kriegen bzw. noch zahlen müssen. Und jetzt ist es so, also in Deutschland müsste einer, der hier dann sein Geld ausleiht, dem Staat 20 Jahre, also Bonus zum Beispiel oder Schuldverschreibung und solche Sachen, 20 Jahre ausleihen und wie viel Zinsen würde er dann dafür bekommen? 0,022%. Ja. In Spanien wären es nur 7 Jahre, um minimale Rendite zu bekommen. Und es ist nicht nur in Deutschland, in Spanien so, sondern quasi die ganze, in der ganzen Eurozone ist es so, nur sind es da nicht wie in Spanien etwas mehr als eine halbe Billion, sondern alles zusammen 8 Billionen. Und jetzt fragt sich natürlich der kleine Mann, ja, wenn diese Spekulanten und die Banken keine Rendite dafür kriegen, dafür, dass sie das Geld ausleihen, warum machen die das dann? Das ist doch eine ganz normale Frage. Ja, weil die natürlich nicht auf diese Rendite kaufen, sondern mit der Idee, die Blase steigt weiter an und dass sie dann das sofort morgen oder übermorgen wieder auf dem sogenannten Sekundärmarkt verkaufen, ja, ihre Forderungen. Also so funktioniert das alles und die Blase wird immer und immer größer. Mal sehen, wann es zum Big Bang kommt. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Seit 1998 im Äther. Im Moment sehr ungemütlich ist, zumindest für Leute, die keine Papiere haben, das ist in Trumpland. Da werden Menschen, glaube ich, ab heute Mittag oder ab heute Morgen, ja, massenhaft gesucht, gestellt und abgeschoben. Was passiert da eigentlich genau? Was ist da genau los? Welche Leute werden da abgeschoben? Wer, gegen wen richten sich die Maßnahmen von Trump? Was steckt dahinter? Das heißt ja offiziell, es sind Leute, die eine Ausweisung haben. Die haben eine Abschiebung, praktisch richterlich, schon bekommen. Wie sieht es da aus, Werner? Was gibt es da zu sagen? Das ist die offizielle Version. Nachdem er vor kurzem noch gesagt hat, wir werden 1 Million abschieben, ging natürlich der große Protest los. Und jetzt sagt er, ja, es geht nur um 200.000 Leute, die, weiß jetzt gar nicht mehr, 200.000 oder gar nur 20.000 Leute, die Namen und Familiennamen haben, die eigentlich schon hätten abgeschoben werden sollen, aber immer noch im Land sind. Aber das glaubt natürlich kein Schwein, weil wenn du weißt, wer die Leute sind und wo sie wohnen, kann man die finden, wenn man will. Nee, dem geht es um was anderes. Der will jetzt ganze Stadtteile absperren und alles, was ein bisschen schwarz oder dunkelhäutig oder mexikanisch aussieht, erstmal abgreifen, wie so ein Schmetterlingsding da alle einfangen und dann die Guten wieder rauslassen und die Bösen abschieben. Also das steckt dahinter. Also andere Sachen, die er sich da jetzt geleistet hat, sein Angriff gegen 4 Frauen, Abgeordnete oder Politikerinnen, die alle US-Staatsangehörigkeit haben, weil sie dort geboren sind oder geheiratet haben und so. Und jetzt geht der Herr der Tür und sagt doch, geh doch heim in euer Land. Ja? Also ein Rassist, wie er im Buche steht. Und das sagt er, wie man zu ihm könnte man dann sagen, ja geh du doch in dein Land, weil glaubst sein Großvater oder Urgroßvater war ja auch Deutscher, aber hier wollen wir den auch nicht haben. Also dieser Typ, das ist wirklich ein Fall für die Psychiatrie, ne? Totaler Realitätsverlust, ne, die Wahrnehmung und die Erinnerung auch vernebelt. Und, also alles das so, wie der auftritt und sich aufführt, weiß ich, vielleicht passiert das unbewusst, ne, aber der ist so drauf, der hat keine Wahl mehr. Es muss alles so sein, wie er es sieht und wie er es sagt. Und wenn nicht, würde das ja heißen, dass er, dass man ihm nicht glaubt, ne? Dass man ihn nicht liebt. Ne? Und dann würde er eben nackt dastehen und dann wäre offensichtlich, dass er halt nur ein kleines, ärmliches Männlein ist mit einem großen Komplex, mit einem Minderwertigkeitskomplex. Ja? Also es ist wirklich eine das eigentliche Problem, was schlimmer ist jetzt, also abgesehen von diesem Typen, ist die Tatsache, dass der immer noch im Weißen Haus sitzt, ne? Dass er noch nicht mit dem Notarzt und mit der Zwangsjacke da abgeholt wurde. Ja? Das ist das Überraschende. Und das kann er sich natürlich leisten, weil seine Gefolgschaft, seine Wähler, die stehen so treu zu ihm wie Nordkorea das Volk seinem Führer zujubelt. We will build a great wall along the southern border. Okay, das ist eigentlich der Punkt, auf den man auch blicken muss. Der Typ hat eine Basis. Es gibt eine große, große, fast schon Mehrheit in den USA, die sagt, okay, kriminelle Ausländer raus, die gibt's ja auch. Und das ist eigentlich der Stoff, aus dem die faschistischen Träume des Trumps, des Donald Trumps, geschmiedet werden. Hören wir einmal, was die ARD-Auslandskorrespondentin zu diesem Thema sagt. Immigranten in den USA haben diesen Sonntag in Alarmbereitschaft verbracht. Im ganzen Land sollten Razzien stattfinden. Razzien auf der Suche nach Einwanderern, die keine Papiere haben. Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass rund 2000 Personen inhaftiert und abgeschoben werden sollen. Es beginnt am Sonntag. Wir werden Menschen abschieben und zurück in ihr Land bringen. Oder wir werden Kriminelle ins Gefängnis stecken und abschieben. Wir konzentrieren uns auf Kriminelle, soweit es geht. Rund 11 Millionen Menschen in den USA leben Schätzungen zufolge ohne Aufenthaltspapiere. Viele haben Angst davor, dass auch Migranten abgeschoben werden, die schon seit Jahrzehnten im Land leben und hier Kinder bekommen haben. Vizepräsident Mike Pence ließ auf CNN die Frage unbeantwortet, ob im Zuge der Razzien auch Kinder von ihren Eltern getrennt werden könnten. Es werden jene von diesem Land getrennt, bei denen Gerichte das so beschlossen haben. Das erwarten die Leute von uns. Wir müssen unsere Grenze schützen. Zahlreiche Einwanderer zogen sich am Wochenende in ihre Wohnungen zurück. Anwälte standen für kostenlose Rechtsberatung bereit. Doch bislang blieb es anscheinend weitgehend bei der Ankündigung Trumps. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio teilte auf Twitter mit, es habe am Samstag in seiner Stadt 3 bestätigte Aktionen der für Abschiebungen zuständigen Behörde ICE gegeben. Diese seien aber ohne Festnahmen verlaufen. Über Razzien am Sonntag wurde bislang nichts bekannt. Bei den Demokraten herrscht derweil Aufregung, nicht nur wegen der geplanten Massenabschiebungen, sondern auch wegen neuer Tweets, die Trump abgesetzt hat. Darin attackiert er offensichtlich 4 demokratische Kongressabgeordnete, dunkelhäutige Frauen mit Migrationshintergrund, ohne sie namentlich zu nennen. Sie hatten Trump wegen seines Umgangs mit Migranten an der mexikanischen Grenze scharf kritisiert. Es sei interessant zu beobachten, schrieb Trump über die Frauen, wie sie, die ursprünglich aus Ländern mit katastrophalen, korrupten und unfähigen Regierungen kämen, den USA erklärten, wie die Regierung in den Vereinigten Staaten zu funktionieren habe. Und weiter schrieb Trump, warum gehen sie nicht zurück und helfen dabei, die kaputten und von Kriminalität befallenen Orte in Ordnung zu bringen, aus denen sie gekommen sind. 3 der 4 Frauen, auf die Trump abzielt, sind in den USA geboren. Die 4., Ilhan Omar, kam als Kind aus Somalia in die USA und wurde mit 17 amerikanische Staatsbürgerin. Trump hatte sie schon früher attackiert. Ich habe diese Omar aus Minnesota im Blick. Sie sollte nicht mal im Amt sein. Während sich auf republikanischer Seite kaum jemand zu den Tweets äußerte, sprangen zahlreiche demokratische Politiker den 4 Frauen zur Seite. That's a racist tweet. Das ist ein rassistischer Tweet, sagte etwa der Kongressabgeordnete Ben Ray Lujan. Und der Bewerber um das Präsidentenamt und Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, meinte, er tut das, was ein Präsident am allerwenigsten machen sollte. Er schaut ständig, wie er das Volk spalten kann. Aber das ist seine politische Strategie. Auch die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi bezeichnete Trumps Tweets als fremdenfeindlich und fügte hinzu, das zeige, dass Trumps Motto Make America Great Again immer nur eines zum Ziel hatte. Make America White Again. Amerika wieder weiß zu machen. Und so hat Trump etwas geschafft, was den zuletzt zerstrittenen Demokraten selbst nicht gelungen ist. Sie sprechen wieder mit einer Stimme. Janina Lückhoff, Washington. Ja, glänzende Reportage, sehr informativ. Wir haben also sehr viel erfahren. Gut, vielen Dank. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 15. Juli 2019. Thema katalanische Sprache. Der Gebrauch der katalanischen Sprache erreicht beinahe das Rekordniveau vor der großen Auswanderungswelle zwischen 2003 und 2008 mit 94%. 94% bedeutet laut Enquesta Quinquenal del Uso Linguistics de la Población der Kulturconselleria der Generalitat von Katalonien, Achtung, dass 94% der Bevölkerung katalanisch versteht. 81% der Leute sprechen diese Sprache, 85% können sie lesen und 65,3% können katalanisch schreiben. 76,4% verwendet das katalanische bzw. die katalanische Sprache täglich. Die Consigliera Mariangela Bialonga zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis der Studie. Die Innenministerin sagte, dass die Immersion in den Schulen ein Erfolg ihrer Politik sei. Sie forderte die Bevölkerung auf, Katalanisch auch auf der Straße zu sprechen. Das war eine Nachricht zum Thema Sprache hier in Katalonien und in Barcelona. Eine weitere Meldung, die haben wir jetzt täglich. Wohin mit den vielen Straßenkindern? Obdachlose Jugendliche mit Migrationshintergrund erscheinen jeden Morgen vor der Santa Ana Kirche hier im Barrio Gótico, ganz um die Ecke hier von uns, um in dem Inneren dieses Tempels schlafen zu können und auch etwas zu essen zu ergattern. Der Pfarrer Peyo Sanchez hat in einem Fernsehinterview auf die Notlage dieser Jugendlichen hingewiesen. Viele nehmen Drogen und hätten psychische Probleme und Verhaltensstörungen, sagte der Pfarrer. Einige prostituieren sich. Sanchez hat die Behörden aufgerufen, sich endlich mit einem Konzept um diese Jugendlichen zu kümmern. Aggression gegen ein Lesbenpaar. Wieder wurde vergangenen Donnerstag eine Aggression, die von einer Person ausging, angezeigt, als diese Person zwei Frauen in der U-Bahn-Linie 2 beleidigt hat. Dann ein Thema, das jetzt ständig hochgekocht wird. In allen Presseerzeugnissen und Medien ist das Thema der illegale Straßenhandel. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja jetzt auch das Sommerloch. Die parlamentarische Aktivität ist auf ein Minimum zusammengeschnurrt. Da gibt's nicht viel zu berichten, also stürzen sich die Medien natürlich auf das, was auf der Straße liegt. Das ist natürlich da, das soll man auch nicht leugnen. Also, alle großen Tageszeitungen kamen am Mittwoch vergangener Woche mit groß und breit aufgemachten Reportagen über den illegalen Straßenverkauf und Handel hier in der Stadt an die Kioske. Dieses Mal standen besonders die Strände der Barceloneta und der Via Olímpica im Vordergrund. Von einer wahren Invasion ist da die Rede. Man braucht sich allerdings nur 10 Minuten an einen dieser beiden Strände zu setzen oder zu legen und schon sind mindestens 2 Dutzend Händler an einem vorbeigekommen, die einen alle ansprechen und die einem alle etwas anbieten. Also Kleidung, Cocktails, Sonnenbrillen, Messi-T-Shirts, für dich vielleicht interessant, Werner. Kleiner Schatz. Massagen, vielleicht auch interessant für ältere Herren, Bierbüchsen, Mojitos und so weiter und so weiter. Mit Ruhe ist da nämlich nichts. Die Polizei hat längst das Handtuch geworfen. Das Badetuch. 6.905 Anzeigen wegen illegalem Handel wurden 2018 allein von Händlern, von legalen Händlern gestellt, die sich über dieses Phänomen aufregen. Denn klar, die nehmen ihnen ganz schön was von der Kasse weg. 136.000 Büchsen Getränke wurden im letzten Jahr von der Polizei allein an diesen beiden Stränden beschlagnahmt. Besonders die Besitzer, also der Chiringuitos, beschweren sich über die wilde Konkurrenz. Wir werden sogar beschimpft und bedroht, so sagte ein Kneipier, wenn wir die Händler wegschicken, die unseren Gästen an unseren eigenen Tischen ihre Cocktails anbieten wollen. Ein lästiges Volk. Also am 19. Juli wird die Junta de Seguridad stattfinden, zusammentreten, die Bürgermeisterin Ada Colau einberufen hat. Nun kommen wir aber auf ein Problem zu sprechen, das in dieser Stadt real existiert. Hier soll über die Sicherheitsprobleme der Stadt beraten werden, aber Ada Colau bedauert es in einem Interview, dass der Conseller der Generalitat, der für innere Sicherheit zuständig ist, dieses Treffen systematisch boykottiert und ignoriert, obwohl ein Hauptteil der polizeilichen Kompetenzen der Generalitat von Catalonia unterliegt. Das heißt, zum großen Teil sind die verantwortlich für die Sicherheit der Bürger, egal woher die kommen und wer die sind in dieser Stadt. Besonders die hohe Kriminalitätsrate wird ein zentraler Punkt bei diesem Treffen sein. Dann kommen wir auf die La Merced 2019 zu sprechen. Ich weiß nicht, Werner, ob du das Plakat schon gesehen hast und die Nachrichten gehört oder gelesen hast. Den Pregon bei den La Merced-Festen 2019, die sind am kommenden 20. September, steht also praktisch direkt vor der Haustür, wird die Ex-Bürgermeisterin von Madrid, Manuela Carmena, sprechen. Pregon ist die große Festansprache. Frau Carmena wurde von Frau Ada Colau persönlich eingeladen. Die beiden Damen sind natürlich befreundet. Auch stellte das Rathaus am Dienstag das Plakat La Merced, DSNO, vor. das heißt das neue Plakat, das für die Feste wirbt. Man sieht eine Art afrikanisch-androgynen Kopf, wahrscheinlich soll es eine Frau sein, mit abstehenden, riesigen abstehenden Ohren und vielen bunten Sachen und Sächelchen auf dem Kopf. Die Grafikerin Maria Corte hat dieses Plakat entworfen. Ich enthalte mich hier jedes Kommentars. Mir gefällt es nicht, ich sag mehr nicht. Die Gaststadt wird übrigens Beirut sein. Das ist auch interessant. Ja, aber dass die Carmena eingeladen wird von Ada Colau, das findest du doch hoffentlich gut, ne? Ich bin dafür. Diese ja. Frau verehre ich. Sie ist, genau wie Colau, eine Menschenrechtsaktivistin und eine wirklich ganz tief denkende, gut vorgehende Bürgermeisterin. Die hat bewiesen, was möglich ist in Madrid und was möglich ist, wenn klasse Superfrauen die Macht eigentlich mal für eine kurze Zeit in den Händen haben. Dann wird alles besser. Ja, also die zwei, Ada Colau und Manuela Carmena, waren eben die zwei großen Gewinnerinnen, sagen wir mal, bei den Parlaments-, bei den Stadtwahlen vor 4 Jahren. Nur unsere Mitbürger in Madrid, die hatten jetzt eben nicht so viel Glück wie wir hier in Barcelona. Die Ada Colau kann auch weitermachen, aber die Manuela Carmena ist jetzt nicht mehr am Ruder in Madrid. Dort hat die alte Rechte wieder Position zurückerobert und einer von der PP stellt jetzt dort den Bürgermeister, also El Tri, Fachito, PP, Ciudadanos und Vox zusammen, die Faschisten, die haben jetzt dort das Sagen. Ja, und was machen die da? Die erste Maßnahme, die sie gemacht haben in Madrid, war eben die Verkehrsbeschränkungen im Zentrum von Madrid zurückzunehmen. Und wo nachgewiesen wurde, dass sich der CO2-Gehalt sehr gesenkt hat. Das war eine der Maßnahmen von der alten Bürgermeisterin. Ne? Das haben sie jetzt rückgängig gemacht, sind noch im Moment noch gestoppt worden vom Gericht. Aber das ist die Tendenz. Und das so sieht es eben nicht nur in Madrid aus, sondern überall, wo diese drei Rechten Parteien zusammenwirken. In Cordoba sind sie jetzt auch, stellen sie das Rathaus, haben nichts anderes zu tun, als wieder die alten frankistischen Namen anzubringen auf Straßen und Plätzen, die von Sozialdemokraten und Izquierda Unida noch geändert worden sind. Oder im Valle de los Caídos, es steht ja immer noch an, dass Franco ausgebuttelt werden soll. Ne? Da formiert sich jetzt auch schon wieder seit langem der Widerstand der Faschisten unter dem Motto El Valle no se toca, also das Tal der Gefallenen wird nicht angefasst. Da gibt es jetzt eine Plattform von Franco-Sympathisanten, der Hauptmacher dahinter ist Luis Alfonso de Borbón, Urenkel von Franco selber, die schaffen jetzt eine Kasse für den Widerstand und wollen die Unterstützung der Benediktinermönche dort finanzieren, die dort leben. Und das sind die Probleme, die die haben, ganz konträr zu Ada Colau und Manuela Carmena. Bleiben wir bei den Barcelona-Nachrichten. Noch eine Nachricht muss ich loswerden. Dann kommen wir die letzte Viertelstunde noch zum Thema Kino. Thema Rathaus. Bürgermeisterin Colau und ihr Koalitionspartner, der Sozialist Jaume Collboni, stellten am Mittwoch vergangener Woche ihr gemeinsames Regierungsprogramm vor. In der Galeria Gothic des Rathauses lächelten sie in die Kameras und sprachen dann von einer progressiven Politik für die nächsten 4 Jahre für unsere geliebte Stadt Barcelona. Eine Nachricht ist auch interessant. Wir hatten vorhin gesagt, die Sicherheit wird ganz groß geschrieben mittlerweile hier in Barcelona. Laut einer letzten Umfrage ist das Problem Nummer 1, das viele Bürger mittlerweile nennen, die hohe Kriminalitätsrate hier in der Stadt. Dazu haben sie eine Geheimwaffe, und zwar Herrn Albert Batlle. Der wird Sicherheitskonseiller für Barcelona sein. 6 Regierungsbereiche sind zu verteilen im Rathaus Und für jeden Koalitionspartner, für jede Koalitionspartei wird es 3 geben. Wie gesagt, für Sicherheit haben die Sozialisten Albert Battier vorgeschlagen und schon akzeptiert. Der soll die enorme Kriminalitätswelle, am Wochenende gab es zum Beispiel wieder 2 Schießereien hier in der Stadt, stoppen. Der Mann ist 1953 in Barcelona geboren und hat schon eine lange Karriere hinter sich. Er war PSC-Conseiller von 1983 bis 2003, fast immer. 2014 wurde er zum Chef der Mossos de Squadra ernannt, interessant, trat aber im Juli 2017 zurück, weil er mit dem illegalen Referendum und der ganzen Politik der Generalitat de Catalunya nicht einverstanden war, also ein Dissident. Dieser Mann ist nun für die Sicherheit zuständig. Ich habe mal hier die Liste vorliegen. Da haben wir die Frau Janet Sanz von Barcelona en Comú. Die bleibt weiterhin das, was sie war. Als zweite Bürgermeisterin ist sie zuständig für Umwelt, Urbanismus und Infrastruktur und ja, Verkehr. Jaume Collboni von den Sozialisten, der ist also der, könnte man sagen, der gleichberechtigt neben Ada Colau fungierende Bürgermeister. Der ist für Wirtschaft, Arbeit und Steuer- und Finanzwesen zuständig. Dann Laia Bonet, die Sozialistin, die ist ebenfalls im Amt für Transition Digital, also für digitale Umformung, Sport und die Agenda 2030. Dann haben wir Laura Pérez von Barcelona en Comú. Das ist die 4. auf der Liste der Bürgermeister-Stellvertreterinnen. Die wird für soziales Recht und Feminismus zuständig sein. Albert Battier, den haben wir gerade genannt. Der ist für Sicherheit und Strafprävention zuständig. Und dann haben wir noch Joan Subirats von Barcelona en Comú. Der wird für Kultur, Erziehung und Wissenschaft da sein. So, und hiermit beenden wir ganz offiziell den Block und kommen noch mit ein bisschen Musik, mit einem Lied und dann ein Kinofilm, den wir noch vorstellen können. Jo. Da, wo der Wolf die Pfote gibt und sorglos zwischen Lämmern lebt, da möchte ich Hirt und Jäger sein. Da, wo man jeden Krieg gewinnt und aus Disteln Rotwein rinnt, möchte ich Soldat und Bauer sein. Wo man zum Fischfang lauthals Lieder singt und selbst als Sänger sogar fette Fische fängt, möchte ich Poet und Fischer sein, möchte ich Poet und Fischer sein, Poet und Fischer sein. Wo man zum Frühstück Lämmer brät und da, wo nie ein Wanst entsteht, möchte ich viel Fraß und Dressman sein. Wo Frauen nach dem 10. Kind noch feurig und verträglich sind, möchte ich Galan und Gatte sein. Da, wo ein Kind nach Elternwunsch gerät und Eltern Dinge tun, die das Kind versteht, dort möchte ich Sohn und Vater sein, dort möchte ich Sohn und Vater sein, Sohn und Vater sein. Wo man mit Nonnen Rauschkraut kaut und statt Kerker Klöster baut, da möchte ich Mönch und Laie sein. Da, wo man Krüppeln Wagen schenkt und sagen darf, was man sich denkt, möchte ich Herr und Genosse sein. Da, wo man stirbt und trotzdem weiterlebt, auch wer mit seiner Hand nur immer Gläser hebt, möchte ich tot und lebendig sein, möchte ich tot und lebendig sein, tot und lebendig sein. Schlaraffia und Kanaan, Ardestan, Kommunistan, wo ist das gelobte Land, das man so en passant ganz leicht und notfalls auch zu Fuß erreicht, das gelobte Land. nicht in der Herde, die ein Zischler treibt und die dann nachher noch im Grießball stecken bleibt vorm gelobten Land. Die letzten 10 Minuten im heutigen Niemandsland. Ein Film ist angesagt, den habe ich gestern im Maldà-Kino gesehen, dem kleinen Programmkino hier im Zentrum von Barcelona. Geht hin, das Kino kämpft um sein Überleben. Der Film heißt The Sisters Brothers, ulkiger Titel eigentlich, und ist ein mehrfach ausgezeichneter Western von Herrn Jacques Audiard. The Sisters Brothers, den gibt es schon seit September 2018, ist also keine Neuigkeit. Aber er kam jetzt eben ins Programmkino mal da und ich empfehle ihn. Ich sage mal kurz, worum es geht, dann hören wir mal ganz schnell in den Trailer rein. Also, es ist kein, könnte man sagen, amerikanischer Western, sondern es ist eine Art Euro-Western. Die Produktionsländer sind Frankreich, Belgien, Rumänien und Spanien. Der Commodore will den Tod des aus dem Ausland stammenden, vermeintlich diebischen Goldsuchers Hermann Kermit Worm im Jahr 1850. Dazu heuert er das berüchtigte Brüderpaar Eli und Charlie Sisters an, das Worm über 1000 Meilen durch die Wüsten und Wälder Oregons hindurch verfolgt. Allerdings hat auch Detektiv John Morris von diesem Auftrag erfahren und nimmt wiederum die Verfolgung der Sisters Brothers auf, um den Goldsucher zu schützen. Als Morris, Worm und die Sisters aufeinandertreffen, tun sie sich zusammen und fangen an, mittels einer ätzenden Tinktur, die Gold im Flusswasser sichtbar macht, ihr Vermögen zu mehren. Mit ihrem Ausstieg aus dem Geschäft als Auftragskiller verraten die Brüder jedoch auch den Commodore. Nachts führen sie tiefgründige Gespräche am Lagerfeuer. Ihr Weg führt sie auch an den Pazifischen Ozean bis hin nach San Francisco, wo sie in einem schicken Hotel absteigen und sich nach dem Ablegen ihres Macho-Gehabes verwöhnen lassen. Wir sind die Sisters Brothers! Ihr habt nicht die geringste Chance! Charlie? Hä? Wir hatten einen schönen langen Lauf. Wir sollten aussteigen. Wir könnten zusammen einen Laden eröffnen. Ein Laden? Was ist das für ein Schwachsinn? Na schön. Was als nächstes kommt, wird dir nicht gefallen. Wen man immer wieder loben und bewundern muss, ist der großartige Schauspieler Joaquin Phoenix. Der Typ ist wirklich wahnsinnig, in was für Rollen er schlüpfen kann, wie er sich verwandeln kann. Hier natürlich eine Art psychopathischer Bösewicht, der leicht traumatisiert ist und in dem ein guter Kerl steckt. Sowas gibt's auch. Ich habe den Western eigentlich sehr genossen. Ist ein toller Film. Man kann ihn empfehlen, wer auf das Genre steht, meine ich, der bekommt hier ein paar kleine Überraschungen und bekommt auch ein paar kleine Klischees abtrainiert beim Sehen. Der Film basiert übrigens auf einem Roman. Der Autor heißt Patrick DeWitt und der Roman stammt aus dem Jahr 2011. Die Regie führte Jacques Audiard, der gemeinsam mit Thomas Bideguin DeWitts Roman für den Film adaptierte. Die Filmmusik wurde von Alexandre Desplat komponiert. Sehr interessant auch die Musik. Der Soundtrack zum Film, der insgesamt 20 Musikstücke umfasst, wurde am 14. September 2018 von Why Not Productions veröffentlicht. Ich kann den Film, also wie gesagt, loben. Auf dem Filmfestival von Venedig wurde er uraufgeführt und konkurrierte um den Goldenen Löwen. Im September 2018 wurde er beim Toronto International Film Festival gezeigt. Jo, das war's, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Werner, wir müssen in 3 Minuten raus. Schlussworte. Und wenn die Schlussworte nur 2,5 Minuten dauern, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Noch was zum Kalender. Also wie gesagt, gestern 14. Juli 1789, Paris, Frankreich. Und ist noch nicht ganz so lange her, aber in so einem Monat Juli wie diesem begann vor 83 Jahren der Bürgerkrieg in Spanien. Am 17. Juli haben sich die Truppen in Marokko erstmal gegen die Regierung erhoben. Also die marokkanischen Söldner und die spanische Fremdenlegion haben sofort an diesem Tag noch Melilla eingenommen. Und dann am 18. Darauffolgenden Tag hat dann Franco in aller Herrgottsfrühe die ganze Armee zum Putsch aufgerufen. Am Abend hatten sie schon quasi ganz Marokko und die Kanarischen Inseln besetzt, Sevilla auch. Und dann, in dem Moment, hat dann endlich die Regierung der Republik gesagt, jetzt nehmen wir das ernst. Die Gewerkschaften hatten schon die CNT und die UGT in die Regierung aufgefordert, die Arbeiter zu bewaffnen. Das hatten sie abgelehnt und jetzt endlich, dann am 19. Juli, rufen sie einen Generalstreik aus. Und die Arbeiterorganisationen werden bewaffnet. Also wenn es was zum Feiern gibt, ist es dieser Tag, der 19. Juli und nicht die ein, zwei Tage vorher. Ja, tschüss dann, alles Gute. Schöne Woche tschüss, noch. Tschüss, bis nächste Woche. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. 2 Stunden. Es ist nicht mehr ganz so heiß wie die letzten Tage hier im Studio. Wir haben die Fenster auf und ab und zu kommt eine kleine Brise durchgeweht. Tschüss, Agur, machen Sie es gut, genießen Sie das Leben, genießen Sie den Sommer, bleiben und werden Sie glücklich. Die heutige Sendung wird ab übermorgen im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss. Die Schwester. Wir haben genug Geld, um ganz aufzuhören. Um mit was aufzuhören? Menschen umzubringen. Ja, klar. Du weißt schon, dass unser Vater vollkommen verrückt war und wir sein faules Blut haben. Unser Vater hat getrunken, Charlie. Wir suchen einen Mann namens Worm. Er hat unseren Auftraggeber bestohlen. Ich habe ihn gefunden, Gentlemen. Worm hat eine Formel. Man schüttet es in den Fluss und es bringt das Gold zum Leuchten. Haben Sie es je getestet? Meinst du, das sind Sie? Ja, wir müssen kämpfen. Ist deine Waffe geladen? Wir sind die Sisters Brothers. Wir sind gut in dem, was wir tun. Charlie! Get away! Ich verschwinde. Was ist los mit dir? Du hast mich in der Öffentlichkeit geschlagen. Also los, schlag mich. Schlag mich. Scheiße! Was ist dein gottverdammtes Problem? Ha ha ha.